Überraschung ist mehr dabei. Er macht immer das, was er tun soll, und er denkt dabei auch noch, er wäre frei darin. Denn es war seine eigene Entscheidung, so zu sein. Und wegen all den offenen Fragen kriegt er nicht genug mehr in seinen Magen. Er isst, was er essen kann, bis er voll ist, bis er fast platzt. Mann, was leidet dieser junge Mann, was leidet der? Man kann doch nicht das tun, was man tun soll. Man kann es doch besser bleiben lassen und sich selber an der eigenen Nase fassen und sich fragen, was man wirklich will, was man wirklich braucht. Wer tut, was er tun soll, der ist bald verbraucht. Wer macht, was die anderen von ihm erwarten, der liegt bald tot im Garten. Mm-hmm.